Und da sehen wir halt schon ein paar Beispiele, die dagegen sprechen. Aber ob das jetzt, es gab diese Streiks von Lkw-Fahrern in Frankreich, die halt auch aufgrund, oder die trotz einer formalen Selbstständigkeit eigentlich als ein kollektiver Arbeiterkampf geführt wurde. Also wo jetzt nicht im Vordergrund stand, dass sie formal eigentlich irgendwie Kleinunternehmer sind. Es gab, ich weiß nicht, wann das war, ich glaube vor 1,5 Jahren, einen Streik in dieser Smart-Fabrik, also von diesen kleinen hässlichen Autos. Und diese Fabrik gilt eigentlich auch eigentlich so als diese moderne neue Fabrik, wo irgendwie es nur so einen kleinen Kern gibt, irgendwie als Hauptwerk, aber ansonsten ist alles zergliedert in halt in Zulieferbetrieben und diese Verbindung, wo man früher gesagt hat, so 80.000 Arbeiter bei Fiat in einer Fabrik, die ist irgendwie aufgesplittert und trotzdem fand halt ein Streik statt, der diese einmal diese Zulieferstrukturen als auch diese Just-in-Time Produktion eigentlich umgedreht hat und halt auch als gemeinsame Waffe gegen die Ausbeutung gedreht hat. Ja, und ein Beispiel ist auch noch, dass ja, erste Streiks zum Beispiel in Callcentern eigentlich auch zeigen, dass dieses Gerede von ja, Postfordismus, New Economy, das ist alles irgendwie ein Ende irgendwie des Klassenkonflikts, dass das eigentlich ja, das widerspricht dem so und das ist halt auch ja, es war auch ein Grund dafür, dass uns das interessiert hat. Ja, womit wir jetzt beim dritten Punkt wären, wo wir versuchen, ein bisschen genauer zu erklären, was wir unter Untersuchung oder ja, Intervention halt verstehen. Gut, wobei das eigentlich erstmal die Ausgangspunkte sind von uns, also um die genaue Lage der Ausbeutung des Klassenkampfes zu verstehen, müssen wir sie halt genau untersuchen. Das heißt, für uns halt letztendlich rauszufinden, wo liegen in einer spezifischen Situation, jetzt in unserem Fall Callcenter, wo liegen da Beschränkungen oder Möglichkeiten zukünftiger Kämpfe? Wo sehen wir da Ansätze? Gibt es schon Versuche, sich zu organisieren, Konflikte, die auch mehr versprechen und so weiter? Wobei wir das halt schon, das ist ja schon angeklungen, als die eine der grundlegenden Aufgaben von uns verstehen, also zu Untersuchungen zu machen, auf eine bestimmte Art und Weise, das werden wir gleich nochmal sagen. Wobei diese Untersuchung jetzt, also wir haben uns jetzt sehr auf, ja, auf die Situation im Callcenter ja, konzentriert, aber letztendlich denken wir schon, es geht jetzt nicht nur um die Situation im Betrieb oder so, ne, sondern schon um die gesamte proletarische Existenz, also auch Migration, Lager auf Ämtern und Fabriken und so weiter. Also das geht uns jetzt wirklich nicht um so einen Blick, irgendwie, wir gucken uns jetzt nur den Betrieb an. Was tatsächlich ja, wenn man jetzt mit den Leuten zu tun hat und mit denen redet und mit denen was macht, dann ja nie der Fall ist, aber erstmal so wird uns das natürlich auch immer so vorgehalten, ein bisschen, ihr guckt euch da jetzt nur die Callcenter an. Zwei Sachen grob interessieren uns halt hauptsächlich, wenn wir jetzt eine Untersuchung machen. Das eine, hat Marco schon angedeutet, sind halt so objektive Bedingungen der Ausbeutung. Also zum Beispiel, wie funktioniert die Zusammenarbeit, die Kooperation während der Arbeit? Welche Veränderungen ergeben sich durch den Einsatz von Technologie? Das wäre jetzt in diesem Fall bei uns Telefon, Computer, wie wird das organisiert? Gut, die Frage von neue Konzentrationen von Arbeiterinnen. So, Frage von Mobilität der Arbeitskraft, also arbeiten Leute in verschiedenen Betrieben und tragen sie dann ihre Erfahrungen rum und solche Geschichten. Das wäre erstmal so ein objektiver Rahmen. Und der zweite Teil wäre halt so, wie reagieren die Ausbeuteten halt selber drauf, also eigentlich der subjektive Faktor. Welche Spannungen gibt es untereinander, welche Spaltungen, welche Konfliktformen, welche Formen von Organisierung und so weiter. Und speziell geht uns natürlich auch immer um die Frage, an welchen Punkten diese Konflikte, die wir sehen, die täglichen Konflikte, auch tatsächlich so den kapitalistisch gesetzten Rahmen verlassen. Also wo es dann nicht nur um eine Verbesserung von bestimmten Arbeitsbedingungen geht, sondern wo das auch irgendwie mehr schon den Klassenantagonismus selber betont und aufgreift und wo dann Ansätze liegen, auch sowas zu überwinden.